Aufgabe Irrwegsätze. Sieh dir das Bild an und lies die Sätze. Welcher Satz passt jeweils zum Bild? Kreuze immer den richtigen Satz an.